Kundgabe 3771. Empfangen durch Bertha Dudde am 15.05.1946. Sieg der Wahrheit. Dem Geist der Wahrheit wird die Lüge nimmermehr standhalten. Und so wird die tiefste Nacht einmal vertrieben werden vom Licht des Tages. Das da ist die reine Wahrheit aus Gott. Doch niemals wird der freie Wille des Menschen umgangen, der sich selbst entscheiden muss für Wahrheit oder Unwahrheit. Und darum nahm auch die Lüge und der Irrtum auf Erden Überhand, weil die Menschen selbst sich nicht dagegen wehrten. Wer die Wahrheit sucht, ernstlich und unter Anruf Gottes, der findet sie. Er muss sie aber in sich selbst finden. Wer jedoch nach Wahrheit sucht in Quellen, die menschliches Denken öffnete, der wird vergeblich suchen. Denn keines Menschen eigenes Denken gibt Garantie für reine Wahrheit, so wie es sich stützet auf ein übernommenes Wissen, auf ein Gedankengut, das schulmäßig weitergeleitet wurde und wo also der Geist Gottes unbeteiligt blieb, weil der Urheber der reinen Wahrheit unbeachtet gelassen wurde. Denn wo der Geist Gottes nicht wirken kann, hat die Lüge und der Irrtum freien Zutritt. Und dies liegt am Willen des Menschen selbst. Hat aber die Lüge Platz gegriffen, dann ist sie schwer zu verdrängen. Jedoch der reinen Wahrheit aus Gott muss sie weichen. Sie wird nicht standhalten können, sie wird erkannt von denen, die Gott um Erleuchtung bitten. Sie wird völlig außer Kraft gesetzt und die gottverbundenen Menschen machen sich von jeder Lüge und vom Irrtum frei und ziehen wieder ihn zu Felde. Und wieder wird der die Wahrheit begehrende Mensch sich auf die Seite derer stellen, die in der Wahrheit stehen, weil jeder ernste Wille zur Wahrheit auch das Erkennen der Lüge zur Folge hat. Licht und Finsternis werden in ständigem Streit liegen, doch das Licht wird siegen und die Nacht verjagen, die über die Erde gebreitet ist. Doch der Kampf wird hart sein, weil der Wille der Menschen teils schwach ist und teils dem Gegner hörig, so dass die Wahrheitsträger einen schweren Stand haben werden in der Zeit vor dem Ende. Denn um der Willensfreiheit der Menschen willen greift Gott nicht eher ein, bis der letzte Tag gekommen ist. Er zwingt die Menschen nicht zum Erkennen der Wahrheit, bringt sie ihnen aber so nahe, dass sie nur ihren Willen recht zu nützen brauchen, um zum Erkennen zu kommen. Licht wird sein, wo Licht begehrt wird, und Finsternis wird herrschen, wo dem Licht der Zugang verwehrt wird. Aber am Ende dringt doch das Licht durch, weil dies Gottes Wille ist. Denn alles Finstere, alle Gewalten, die Gott und also der ewigen Wahrheit entgegenstehen, werden gebannt und aus dem Zustand des Erkennenkönnens wieder in den Zustand völliger Kraftlosigkeit versetzt, so dass keine Gegenkräfte mehr wirken können und die reine Wahrheit alle Menschen erfüllt, die dann auf Erden leben. Denn die Erde wird neu erstehen und nur Menschen bergen, die vom Geist Gottes erfüllt sind, die im Licht leben, weil sie Gott nahe sind und keine Lüge und keinen Irrtum mehr zu fürchten brauchen. Amen.